2. Petrus 2, Vers 4. 4 to 10. 4 bis 10. Verset 4 à 10. For if God spare not the angels that sing, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Verse 5. Verse 5. And spare not the old world. You see that, the old world. The alte Welt, l'ancien monde. Praise the Lord. Hallelujah. The old world. Die alte Welt. It's another world we are living now. Deine anderen Welt. The old world, the world before this time. Die alte Welt, die Welt vor dieser Zeit. Donc, ça nous montre ici qu'on vit maintenant dans un nouveau monde. Et puis, il y avait un ancien monde. Amen. But save Noah, the eighth person. Amen. The preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. And Tony, then he now talk about two cities, verse 6. Und in Vers 6 spricht über zwei Städte. Et dans verset 6, il parle des deux villes. Are you getting it? Ville. Amen. And Tony, the cities of Sodom and Gomorrah into arches, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. And deliver just Lot, versed with the filthy conversation of the wicked. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But this righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust until the day of judgment to be punished. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of an uncleanness, and despise government, presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Praise the Lord. What Christ called dignity. Was Christus Ehre nennt, ce que le Christ appelle la gloire. I don't know what man and religion call dignity. Und nicht was der Mensch und Religion Ehre nennt. Et pas ce que l'homme et la religion appellent la gloire. We just read 2 Peter 2, 4 to 10. 2. Petrus 2, 4 bis 10 haben wir gerade gelesen. On vient de lire 2 Pierre 2, 4 à 10. Out of the old world. Aus der alten Only Welt, eight were saved. Wurden nur 8 Leute errettet. Just a family. Nur eine Familie. Et dans l'ancien monde, seulement 8 personnes ont été sauvées, seulement une famille. Amen. And out of verse 6, out of 2 cities, how many people were saved? Aus 2 Städten, wie viele Leute wurden errettet? 3. And not even 4. Et des 2 villes, combien de gens ont été sauvés, seulement 2 personnes et même pas 4. Hein. 3 Leute wurden errettet, nicht mal 4. Seulement 3 personnes et pas 4. Praise the Lord. Amen. You know, when I was saying it to somebody, he said, yes, it's true, but Jesus has not come. Als ich das zu jemandem gesagt habe, that now is different. Ja, aber da war Jesus ja noch nicht da, jetzt ist das anders. Et quand j'ai prêché ça à une personne, cette personne a dit, oui, Jésus-Christ n'était pas encore là, maintenant c'est différent. Yes, then I told her, yes, it is true, Jesus had not come. Ich habe gesagt, ja, stimmt, Jesus war noch nicht da. Je l'ai dit que oui, c'est vrai, Jésus-Christ n'était pas encore là. But we must know that without grace, no one can be saved. Aber wir müssen wissen, dass ohne Gnade grace already was existing. Die Gnade hat that's existiert. Why. You say, and Noah found grace. Noah without Gnade grace. On doit savoir que sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Et puis, même dans l'ancien, la grâce était aussi très importante pour le salut. Praise the Lord. Without grace, no one can be saved. Ohne Gnade kann niemand errettet werden. Et sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Noah, those that were saved by grace. Noah und die gerettet worden sind, wurden gerettet durch Gnade. Noé et les autres Genesis qui ont été sauvés ont été sauvés par grâce. Praise the Lord. Genesis 6. Erster Mose 6. Genesis. Vers 8. Vers 8. Verset 8. You see that. Weil es kann nicht kosten ist. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Amen. He said, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Praise the Lord. Amen. And we know that the Lord is no respecter of a person. Wir wissen, dass der Herr Leute nicht bevorzugt. Niemand bevorzugt. Et donc, on peut voir que Jésus-Christ ne respecte pas une personne. If Noah found grace, others also found grace. Wenn Noah Gnade gefunden hat, haben auch andere Leute Gnade gefunden. Si Noé a trouvé la grâce, là, si les autres ont aussi trouvé la grâce. If I'm saved, you are also saved. Wenn du errettet bist, dann kann auch ich errettet it's sein. It's through one person. Durch eine Person. It's through his grace. Durch seine Gnade. Si moi je suis sauvé, vous si vous êtes sauvé, c'est seulement par une personne à travers sa grâce. Amen. Praise the Lord. Amen. In John 1:17, it said, Christ Jesus is our peace. It's our grace and truth. Christus Jesus is our grace and truth. Et dans Jean 1:17, on a écrit que Jésus-Christ est notre grâce et notre vérité. It means grace, you know Jesus, I have been deaf since from the beginning. Grace has been there from the beginning. Die Gnade war schon von Anfang an da. Donc la grâce a été là dès le début. The difference between then and now is the truth. Der Unterschied zwischen damals und jetzt ist die Wahrheit. La différence entre l'ancien et le nouveau est la vérité. If you go to John, let's go to John 1. Johannes 1. Praise the Lord. Jean 1. Parce qu'on peut pas aller le cœur dans tout le monde. Johannes 1. John 1, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 1. Johannes 1. Verse 17. Vers 17. Jean 1, verset 17. He said, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Amen. The difference between us and them now is the truth. Der Unterschied zwischen uns und grace has been existing from day one. Die Gnade war von Tag 1 schon da. Donc la différence entre le monde ancien et nous c'est la vérité parce que la grâce a toujours été là. Amen. Amen. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. And without him the truth cannot be revealed. Und ohne ihn kann die Wahrheit nicht offenbart werden. Et sans lui la vérité ne peut pas être révélée. Amen. Amen. The oak could not have the truth because the debt has not been paid. Die Menschen aus dem alten Bündnis konnten die Wahrheit nicht haben, weil es ihre Schuld noch nicht beglichen wurde. Et les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas voir la vérité parce que leurs péchés n'ont pas été payés. Without Christ's death, Christ's blood, the debt could not be paid. Ohne das Blut von Christus Jesus konnte die Schuld nicht bezahlt werden. Et sans le sang de Jésus-Christ, la faute ne pouvait pas être payée. And also now, you know, people think that now things are easier. The Lord Jesus came to make things easier. Actually, came to make things more harder. Und Leute denken, dass jetzt alles mit Jesus viel einfacher ist, aber eigentlich hat Jesus Christus alles more difficult, verschärft, schwerer gemacht, more impossible, unmöglicher gemacht. Et les gens pensent que le fait que Jésus-Christ est venu, ça fait des choses plus faciles, mais normalement, ça fait des choses même plus difficiles. Amen. The truth make it harder for people to be saved now. Die Wahrheit macht es noch schwerer, dass Leute errettet werden. Et la vérité, pour que les gens soient sauvés, la vérité le fait plus difficile. Jesus did not come to make things easier. Jesus ist nicht gekommen, um die Dinge einfacher zu machen, sondern schwerer. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des choses plus faciles, mais pour les faire plus difficiles. Praise the Lord. Matthieu 18. This period is not only, you know, things are not only difficult, but impossible. In dieser Zeit, in diesem Bund sind die Dinge nicht nur möglich, nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Matthäus 5. Et maintenant, les choses ne sont pas seulement difficiles, mais impossibles. On va lire Matthieu 5. Matthieu 5, verset 27. Matthäus 5, 27 und 28. Matthäus 5, 27 und 28. Praise the Lord. Jesus comparing the old and the new. Jesus vergleicht das alte Bündnis mit dem neuen. Jésus-Christ compare l'ancien avec le nouveau. He said, you have heard that it was said by them of the old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, beware of lust, please. Nehmt euch bitte in Acht vor der Lust. Beware of lust. Nehmt euch bitte in Acht vor Lust. Et faites attention des désirs. Amen. Mm-hmm. You know, that spirit that come unto people that the Lord revealed to me is such an evil spirit that goes with so many evil things. Dieser Geist, den der Herr mir offenbart hat, der über die Menschen kommen will in dieser Gemeinde, es ist so ein bösartiger Geist, dass er mit sehr vielen Dingen kommt. Er hat sehr viele Gesichter sozusagen. Et cet esprit qui éloigne les enfants de Dieu de Jésus-Christ, il vient avec façons différentes, avec des choses différentes. Are you getting it? Amen. Amen. That spirit is the spirit of lust. Dieser Geist, der Geist der Lust. Et cet esprit est l'esprit de désir. It is the spirit of self. Dieser Geist des Selbst. C'est l'esprit du soi. The spirit of pride. Der Geist vom Stolz. L'esprit d'orgueil. The spirit of unrepentance. Der Geist der Unbußhaftigkeit. L'esprit d'unrepentance. It changes the truth to become lies. And the lies to become truth. Die Wahrheit in your zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit in ihrem Herzen. Don't ever welcome it. Lasse diesen Geist niemals in dich hinein, heißt ihn niemals willkommen. Et ça change que la vérité devient un mensonge dans leur cœur et puis tu vas jamais l'inviter. It is the spirit of hatred, bitterness, or forgiveness. Es ist der Geist von Hass, Bitterkeit und Unvergebenheit. C'est l'esprit du haine, de la haine, d'un pardon et puis de bitterkeit. Amen. Méchanceté. Amen. It will make you to always see yourself as a victim. Es wird dafür sorgen, dass du dich immer wieder als Opfer siehst, als Opfer. Alles gegen mich. Et ça va te faire penser que tu es toujours la victime. Nehmt euch vor diesem Geist in Acht. Et faites attention de cet esprit. Submit to Christ. That is how you get rid of it. Und wie widerstehen wir dem Satan, indem wir uns dem Herrn hingeben? Et soumets-toi à Jésus-Christ, c'est comme ça le diable fuira loin de vous. Remember the book of, is it not James? It says, resist, how to resist the devil. So submit to Christ, that is how you resist the devil. In Jakobus lesen wir es auch, widersteht dem in Ägyptisch dem Herrn, nee. Ihr widersteht dem Satan, dem ihr euch dem Herrn wieder hergibt. Et dans Jacques, on a écrit, vous résistez au diable quand vous vous soumettez à Jésus-Christ. John 5, Matthew 5, verse 28 now. Matthäus 5, 28. Matthew 5, verse 28. He said, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So also, whosoever looketh on a man, you see, it's both sides. It's not one side. Aber es geht in beide Richtungen. Committed adultery. Nicht nur, wenn wir nicht nur wer eine Frau ansieht, sondern wer auch einen Mann ansieht und ihn begehrt, der hat schon seinem Herzen Ehebruch begangen. Et dans verset 28, on a écrit, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est pas seulement oui pour un homme, mais aussi pour une femme si tu regardes un homme. You know, the old, you can think of it in your heart. You have not committed it until you do it. But now, if you even think of it at all, you can see now, it's more even harder to make heaven than then, that 8 people, the old world, only 8 people were saved. Und damals im alten Bündnis, du kannst sozusagen nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, also solange du es nichts getan hast, bist du immer noch auf der richtigen Seite sozusagen. Du bist immer noch auf der sicheren Seite. Aber hier, sobald du darüber nachgedacht hast, bist du sozusagen schon der Täter. Und das zeigt sogar, dass der Weg in den Himmel sogar noch unmöglicher gemacht worden ist als damals. Et versets 27 et 28 montrent que la nouvelle alliance est même plus difficile que l'ancienne alliance, parce que ici ça montre que même si tu regardes ou que tu penses à l'adultère, tu l'as déjà commis dans ton cœur. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In a living church, if one suffer, all suffer. In a lebendigen Gemeinde, wenn einer leidet, leiden alle. Et dans une église vivante, si une personne souffre, là tout le monde souffre. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In a living church, if one suffer, all suffer. Wenn einer leidet, leiden alle. They are suffering together. Sie alle leiden zusammen. In une église vivante, si une personne souffre, là tout le monde souffre. That's why we are able to take care of one another. Deswegen müssen wir aufeinander acht geben. C'est ça pourquoi nous faire attention de l'un et l'autre. Because what happened to you happened to me. Was dir passiert, passiert mir. Parce que ceux qui t'arrive m'arrive aussi. Who fight you fight me. Wer dich bekämpft, bekämpft mich. Christ. Weil es ein Christus ist. Holy Spirit. Ein Heiliger Geist. Qui te combat me combat aussi parce que c'est un Saint-Esprit. Amen. Amen. Because we are one. Weil wir eins sind. Parce que nous sommes un. Amen. Amen. And that's why you cannot separate Christ Jesus and his Father. Du kannst Christus Jesus und sein Vater one. Er sagt, er und sein Vater sind eins. C'est ça pourquoi tu ne peux pas séparer Jésus-Christ et son Père, parce que lui et son Père sont un. We are one another's keepers. Nous sommes Hüter. On fait attention de l'un et l'autre. We are one another's savings. Wir sind einander Ersparnisse. Nous sommes les épargnes de l'un et l'autre. You know, Jesus talks about, you know, that being there for one another. Jesus spricht darüber, füreinander da zu sein, sehr oft. Et Jésus-Christ parlait vraiment d'être là pour l'un et l'autre. Philippiens 2, verset 3 to 5. You can see it. Is there? Amen. Amen. Be there for one another. Seid füreinander da. Philippiens 2 nous dit aussi, soyez là pour l'un et l'autre. Amen. Ephésiens 4, verset 2. If you go there, it's also there. Oh, seid füreinander da. Amen. Ephésiens 4 aussi, soyez là pour l'un et l'autre. Then Romans 12, verse 10. It's also there. Steht es auch. Et même dans Romains 12, là aussi écrit. Amen. Amen. And also verse 16 is also there. Oh, 16, là, c'est aussi. Même Romains 16, là aussi écrit là. The First Corinthians 10, verse 24 is there also. 1 Corinthiens 10, 24, c'est aussi. They are all there. Et dans 1 Corinthiens 10, verse 24, so là aussi écrit. Amen. Everyone should care for one another. I don't know if you're able to go through there. Amen. Amen. Everyone must care for one another. It's not about you, it's about you. Just take his own. Be there for one another. Amen. You just say anywhere Satan wants to come in. Just say it out. Don't keep it. Don't allow it. Because what happened to that person is definitely going to happen to you. You are one and not two. Genau. Und wenn mit irgendjemand etwas nicht stimmt, bitte sag das, bitte expose das, damit man dagegen vorgehen kann, damit man der Person helfen kann und das herausnehmen kann. Sag das bitte frühzeitig und lass nicht zu, dass es halt noch mehr Früchte erzeugt. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, vous devez le dire bien avant et pour qu'on puisse aussi aider cette personne. Amen. Look at 1 Corinthians 10, verse 24. It says, let no man seek his own, but every man another's word. Praise the Lord. 1 Corinthians 10, verse 24. Amen. Amen. It's not about you. Es geht nicht um dich. Amen. After Christ is your brother, even before you. Amen. Amen. That's how things are in the kingdom of heaven. Amen. Na Christus. Not after Christ, you. It's your after Christ is your brother before you. Na Christus. Or your sister before Bruder, you. Oder deine Schwester und dann bist du. Et au royaume des cieux, c'est d'abord le Christ, après ton frère ou ta sœur, et pas toi. In Acts 4 and 5, they were one in spirit and in soul. Remember that place. Mm. In Apostles 4 and 5, they were one in Geist und Seele. Et dans Actes Apôtres 4 et 5, vous pouvez voir comment ils étaient un dans l'âme et l'esprit. How beautiful it is when we are one. Wie schön ist es, wenn wir eins sind. C'est vraiment bien si nous sommes un. Amen. Satan is regretting and weeping. Der Satan bereut und schreit und weint. Parce que c'est là où le diable le regrette. Amen. You know, that division should not be in the house of Christ. Und diese Trennung, Spaltung sollte nicht im Haus Gottes sein. Et cette division ne doit pas être dans la maison du Christ. Amen. But in the house where there is no Christ. Aber im Haus, wo kein Christus ist. Christ want to go in. Wo Christus reinkommen möchte. Also in dem Haus, wo Christus nicht ist, aber wo Christus reinkommen möchte, da ist Spaltung. Et dans la maison où le Christ est pas là, c'est là où il y a la division, parce que c'est là où le Christ veut entrer. We go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Love those who correct you. Liebe die, die dich belehren. Aime les personnes qui te corrigent. Stop turning them to become your enemy. Und hör auf, sie als deine Feinde zu sehen oder zu behandeln. Et arrête de le voir comme ton ennemi. Praise the Lord. Hallelujah. In Galatians 4. Galates 4. Galates 4. Vers 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at what Paul says here. Because Paul was always here and there, everywhere. Paul il était toujours partout. Amen. He refused to allow, you know that man to go with him. Amen. He said, separate me, Paul and Barnabas. And later Paul said, you cannot go with me if we are not going to follow Christ alone. Amen. You know, he rebuked Peter. You know, he always here and there. Amen. He never cared. You know, if you are going to fight me, look at what he said here. He said, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Er sagt, bin ich also euer Feind geworden, weil ich die Wahrheit sage. Und Paulus hat sozusagen viel durchgemacht, was Gemeinschaft in Christus angeht. Ne? Beispielsweise, als der Herr gesagt hat, dass er und Barnabas sozusagen unterwegs sein sollen, ne? Um gemeinsam im Dienst zu arbeiten, hat Barnabas auch irgendwann angefangen, halt Kompromisse einzugehen und hat Paulus auch gesagt, ey, das mache ich nicht mit, entweder ziehen wir das in Christus durch oder wir lassen den ganzen Spaß sein. Und er hat sich dann auch von ihm getrennt, von Barnabas hat man nichts mehr gehört und mit Paulus ging es weiter. Oder auch Paulus hat sogar Petrus, der sogar physisch mit Jesus beisammen war, hat sogar ihn öffentlich belehrt vor allen Menschen. Ne? Also er hat vieles durchgemacht, was das Zwischenmenschliche zwischen Geschwistern angeht in Christus Jesus. On peut voir que l'apôtre Paul, il a toujours été partout, il a toujours été là pour ses frères et sœurs, il a toujours corrigé par exemple, Barnabas ou bien Pierre, même en public, donc il a toujours risqué sa relation avec les autres, c'est pourquoi il a écrit cette phrase dans verset 16. You know, I thank the Lord for Peter. Ich danke dem Herrn für Petrus. Et je remercie l'Éternel pour Pierre. He was rebuked and he took to correction. Er wurde belehrt und hat das angenommen. Il a été corrigé, puis il a accepté. He's supposed to accuse Paul. Where you his disciple? Mm-hmm. Because he was one of his disciples. Paul was not. Mm-hmm. But you know how he humbled himself before Christ Jesus. Mm-hmm. Amen. He did not see himself. He was seeing Christ Jesus. Mm-hmm. That's why he was able to do that. Und Petrus hat sich nicht angegriffen gefühlt, als er von Paulus belehrt worden ist. Er hat nicht gesagt, wer bist du eigentlich? Weißt du eigentlich, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, von Jesus umarmt zu werden? Dass ich weiß, wie es sich anfühlt, von ihm einen Handschlag zu bekommen? Dass ich weiß, wie er riecht, wie er sich anfühlt? Also das alles habe ich schon erlebt, aber du hast nichts davon gesehen. Du willst mich jetzt belehren? Willst mir jetzt erzählen, wer Jesus ist? Nein, er hat keine Szene gemacht. Er hat es einfach akzeptiert und geglaubt. Et on peut aussi voir, même dans la vie de Pierre, il a toujours été capable à se repentir parce qu'il n'a pas vu soi-même, mais il a vu seulement Jésus-Christ. Parce que bien que Pierre était une personne qui avait même, il a vécu avec Jésus-Christ, il a pu voir Jésus-Christ face à face. Et puis Paul n'avait pas cette opportunité, mais malgré tout, il a permis que Paul corrige Pierre. You see how I was saying, those people around there will be saying, you know, they are Johnny Peter. They'll be Johnny Peter, you can see, he was not there, we were there. Are you getting it? Yeah. But Peter humble, you can see the spirit of humility. Yeah. Und ich habe gerade eben sozusagen die Menge sozusagen. porträtiert oder die beispielsweise dann, wenn Petrus diese Szene machen würde, sozusagen dann das anfeuern würde und dann sagen würde, stimmt, genau, er war wirklich nicht da, und ihn sogar hypen würden, gegen Paulus Belehrung anzugehen. Ne? Aber, oder sogar ihn auf den Finger auf ihn zeigen und sagen würde, du hast sogar Leute getötet, ich habe das nicht gemacht, aber Petrus hat das nicht gemacht, er hat stillschweigend einfach diese Belehrung angenommen und hat sich selbst und den Menschen um sich herum nicht diese Bühne für den Satan gegeben, um Gefäße des Satans zu sein, um das Gute zu verweigern und das Böse zu erhöhen. Par exemple, Pierre, il n'avait pas montré certaines réactions quand il a été corrigé par Paul, et même les gens qui étaient aussi autour de Pierre n'ont pas aussi aidé Pierre à être dans la chair, non, mais tout le monde était dans l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We correct one another with the truth. Wir belehren einander mit der Wahrheit. Et on corrige l'un et l'autre avec la vérité. Once we see somebody is getting out, we bring him in. Wenn wir sehen, dass jemand aus der Reihe tanzt, ziehen wir ihn wieder zurück in diese Reihe. Et si on voit qu'une personne part dans une autre direction, on doit toujours le ramener à la propre direction. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. Ce que le Christ appelle la vérité. It might be painful for the flesh. Ist vielleicht schmerzhaft für das Fleisch. Peut-être ça fait mal à la chair. If you are in the flesh, it's painful to the flesh. If you are in the spirit, it's not painful to the flesh. Wenn man im Fleisch ist, ne, that is painful to you, we help you to know that you are in the flesh. Wenn man im Fleisch ist, wird das Fleisch auch wehtun, weil das Fleisch dann lebendig ist. Aber wenn man nicht im Fleisch ist, ist das Fleisch tot, dann wird es auch nichts zum Wehtun geben. Et si tu es dans la chair, c'est là où la correction va te faire mal, mais si tu es en esprit, là, ça va pas faire mal. Amen. If you are, you know, if you are in the spirit, you will rejoice for the truth. Wenn du im Geist but if you are in the flesh, the pain is so heavy. Wenn du im Geist bist, freust du dich über die Wahrheit. Ob die Wahrheit aus dir herauskommt oder dich selbst sogar angreift. Es ist Wahrheit und deswegen freust du dich. Et si tu es dans la chair, là la vérité va te faire mal, parce que tu es, oui, dans la chair, mais si tu es en esprit, là tu vas te réjouir sur la vérité. Remember John 8, verse 37 to 40. In Johannes 8. Amen. 37 bis 40. Jean 8, verset 37 à 40. Amen. They said to kill Jesus. Sie wollten Jesus töten. Of the truth. Wegen der Wahrheit. Les gens voulaient tuer Jésus-Christ à cause de la vérité. How the world hates the truth. Wie die Welt die Wahrheit hasst. La façon comment le monde déteste la vérité. Amen. Mm-hmm. Except you are one in evil with them. Es sei denn, du bist eins im Bösen mit ihnen. Soit tu es un dans le mauvais avec eux. Amen. Amen. What that spirit of flesh of that evil spirit has come upon them. They will now look for somebody that fits them, that will compromise with them, that will be one with them, that will be on the same level with them. Wenn dieser böse Geist über sie kommt, suchen sie sich ihresgleichen, um diese Geister am Leben zu halten, diese Geister zu pushen, diese Geister zu füttern mit der Lüge. Et si ils sont dans, et s'ils ouvrent la porte pour cet esprit-là, ils vont chercher une autre personne qui va les aider à rester dans la chair. Praise the Lord. Halleluja. Please let us repent. Bitte lasst uns Buße tun. Es ist nicht zu spät. S'il vous plaît, on doit se repentir, c'est pas trop tard. Amen. Amen. I'll quickly go through some few things here, then we close. Amen. Amen. According to this world system. Gemäß des Weltsystems. Also according to religious system. Auch gemäß dem religiösen System. Selon le monde, selon la religion. Jesus was not a good man. War Jesus kein gut Mensch? Jésus-Christ n'était pas une bonne personne. Just like they will not, no one will call you and me a good man. Genauso wie niemand uns als gut Menschen bezeichnen würde, wenn man uns wirklich kennt. Comme personne va nous appeler une bonne personne. You are not a good man by laughing with people or smiling with people. Weil that is why you just put your 39 or 150 and the money like this every year. The whole world is saying it does not mean you are a good person. Dass du deinen Mund immer wieder öffnest, wenn man deine Zähne und deine Zahnlücke immer wieder sieht, heißt nicht, dass du ein guter Mensch wirst. Et le fait que tu souris avec tout le monde et que tu ris avec tout le monde, ça ne signifie pas que tu es une bonne personne. That's not how you are a good man. So ist man kein guter Mensch. C'est pas comme ça que tu es une bonne personne. If God is not taking the evil, say you are mad. Weil, die Leute werden sogar vielleicht denken, dass du sogar verrückt bist, weil du die ganze Zeit nur am Lächeln bist. Et si tu ne fais pas attention, les gens vont penser que tu es folle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Luke 12. Lukas 12. Va lire Luc 12. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 12, please. Lukas 12. Luc 12. From 51 to 52. Lukas 12, 51 bis 52. Luc 12, verset 51 et 52. Look at what Jesus said here. Et voilà ce que Jésus-Christ dit ici. Amen. He was not a good man. Like a good mensch. Il n'était pas une bonne personne. He's supposed to be an evil man before then. Für die Menschen war er sogar ein schlechter Mensch. Et devant les gens, il était une mauvaise personne. He said, but are we there, please? 51. Suppose ye that I am come to give peace on earth. I tell you, nay, but rather division. He said he brought division and not peace. Hat Entzweigung gebracht und nicht Frieden. Donc Jésus-Christ a amené la division et pas la paix. Then in answer to 52, he says, for from henceforth there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. Let's read it further. Verse 53. 53, verset 53. The father shall be divided against the son, and the son against the father. Look, you see, he said he came to separate families. Er kam, Familien zu entzweien. Are you getting something? Donc ça montre qu'il est venu pour séparer les familles. Ah! Praise the Lord. Hallelujah. He said he came to separate families. Er kam, Familien zu entzweien. Il est venu pour séparer des familles. Those that don't know the Bible. Amen. He said war and not peace. Die die Bibel eben nicht kennen. Sie denken, es geht die ganze Zeit um Friede und Freude peace. Dieser Welt. Aber davon, da, deswegen ist er nicht gekommen. Et Jésus, les gens pensent toujours que Jésus-Christ est venu pour amener la paix falsifiée, mais il a dit qu'il est venu pour amener la guerre et plus pas la paix. You see there? He said he came to separate families. Er kam, um Familien zu entzweien. Il est venu pour séparer des familles. How many times have we heard that we are separating families? Wie oft haben wir schon gehört, dass wir Familien entzweien, zerstören? Et combien de fois nous avons entendu les gens dire qu'on sépare des familles? They actually say we are not different from Christ Jesus. Sie sagen damit eigentlich, dass wir nicht anders sind als Jesus. Only somebody is getting it. La seule chose qu'ils disent est que nous ne sommes pas différents à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John again, please. Johannes. John 4. Johannes 4. On va lire Jean 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They are saying we are not different from Christ Jesus. Sie sagen, wir sind nicht anders als Christus Jesus. Ils disent que nous ne sommes pas différents à Jésus-Christ. John 4, verse 34 again. Johannes 4, Vers 43. Jean 4, verset 43. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Amen. My meat is to do the will of he who sent me and to finish his work. Johannes 4,34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. You know why are we coming here again? I want you to see that to finish his work. Weshalb kommen wir hier nochmal zurück? To finish his work. Weil ich nochmal auf sein Werk eingehen möchte, die Vollbringung seines Werkes. Et la raison pour laquelle on répète cette verset, c'est parce que ici Jésus-Christ dit qu'il s'agit d'accomplir son œuvre. To finish the work of he who sent me. Das Werk, and not to finish your own work. Sein das Werk der Person zu vollbringen, der mich gesandt hat und ich das Werk, mein eigenes Werk zu vollbringen. Il s'agit d'accomplir l'œuvre de la personne qui t'a envoyé et pas tes propres œuvres. Praise the Lord. Hallelujah. To finish his work and not to do it half-half. Sein Werk zu vollbringen und es nicht nur zur Hälfte zu machen. Accomplir son œuvre, pas le faire seulement demi. It is all about him. Denn es geht nur um ihn. Il s'agit seulement de lui. Amen. Amen. Please love those who correct you. Bitte liebe die Menschen, die dich belehren. It is Christ correcting you. Es ist Christus, der dich belehrt. Aime ceux qui te corrigent, parce que c'est le Christ qui te corrige. Anyone correcting you in this ministry is Christ correcting you. Ja, der dich belehrt in dieser Gemeinde ist Christus. You see that way, you will never be offended. Wenn du so siehst, you will be thankful. Wirst du niemals es als wirst du immer dankbar gegenüber dieser Belehrung sein und es nicht als Anstoß nehmen. Et si tu vois que c'est seulement le Christ qui te corrige, tu vas jamais être offensé, mais toujours être reconnaissante. Please appreciate those that correct you. Bitte schätze die Menschen wert, die dich belehren. S'il te plaît, apprécie les gens qui te corrigent. Value them, please. Schätze sie. Oui, apprécie-le. Because they know that even they are correcting you can even offend you more. Weil sie wissen, and make you to hate them. But they never love themselves. They love you. That's why, you know. Praise the Lord. Yeah. They are there for you. Weil sie wissen, dass diese Belehrung sie alles kosten könnte, dass sie es mit dir sich verspielen könnten. Aber dennoch tun sie das, weil sie dich mehr lieben als sich selbst. Et tu dois vraiment aimer les gens qui te corrigent parce qu'ils savent que c'est même un risque de te corriger parce qu'ils savent que tu peux même être offensé, mais ils ne sont pas focalisés sur eux-mêmes mais sur toi parce qu'ils t'aiment. This message is for all of us. Diese Botschaft ist für uns alle. Et ce message est pour nous tous. Amen. Amen. Because we will never stop correcting one another. Wir werden niemals aufhören, einander zu belehren. Parce qu'on va jamais arrêter de se corriger l'un et l'autre. That's how we keep on moving on. So gehen wir weiter. Et c'est comme ça comment on peut continuer. Then we have to learn to love those corrections. Wir müssen lernen, diese Belehrung zu lieben. Mais on doit savoir ou bien apprendre d'aimer ces corrections. And how to love it is by seeing Christ correcting you. Wir lieben sie. And not just man. Indem wir erkennen, dass Christus uns belehrt und nicht der Mensch. Et la façon comment tu peux l'aimer, c'est quand le Christ que c'est quand tu vois le Christ te corriger et pas l'homme. Anyone correcting you here is for you and not against you. Jeder, der dich belehrt hier, ist für dich und nicht gegen dich. Et chaque personne qui te corrige ici est pour toi et pas contre toi. Just like you know that Christ is for you and not against you. Genauso wie du weißt, dass Christus für dich ist und nicht gegen dich. Amen. Comment tu sais que le Christ est pour toi et pas contre toi? Know also that these people are for you and not against you. Dass wir wissen, dass wir füreinander sind und nicht gegeneinander. Et la même façon comment tu sais que nous sommes pour l'un et l'autre pas contre l'un et l'autre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus loves repentance. Christus Jesus liebt Buße. Le Christ aime la repentance. Amen. Amen. If we cannot repent, he will not tell us to repent. Wenn wir aber diese Buße nicht umsetzen könnten, dann würde uns nicht darum bitten, sie zu tun. Et si on n'était pas capable à se repentir, là, il nous allait pas dire qu'on peut se repentir. He said, repent for another kingdom. You are already in another kingdom. Sagt, tut Buße, denn ihr seid schon in einem neuen Königreich. Allow the dead to be dead. Allow him to be alive in you. Tut Buße, denn ihr seid schon in einem neuen Königreich. Lasst zu, dass der alte Mensch tot bleibt und der neue Mensch lebt. Repentez-vous, car vous êtes déjà au royaume des cieux, et l'homme ancien est mort et enterré. Repent means embrace the new. Tut Buße heißt akzeptiere, empfange das Neue. Se repentir, ça signifie embrasse, accepte le nouveau. Amen. Embrace the new, that's how you get rid of the old. Empfange das Neue, so wirst du das Alte los. Accepte le nouveau, c'est comme ça tu vas. Amen. Te débarrasser de l'ancien. It is not reject the old and accept the new. Accept the new, the old will run. The light, you own the light, that's how darkness is. Not you leave, you take darkness away before light on. Amen. Accept the new. Accept Christ, then you know those whatever it is they will hate you. Those things. Du sollst dich vor dem Alten wegrennen, sondern du sollst das Neue empfangen, akzeptieren, dann wird das Alte von selbst fliehen. Genauso wie du die Dunkelheit nicht aus einem Zimmer verscheuchst, sondern du machst das Licht an. So ist das die Dunkelheit verscheucht. Praise the Lord. Halleluja. C'est pas que tu rejettes l'ancien que tu acceptes le nouveau. Non, tu acceptes le nouveau. C'est comme ça l'ancien va fuir. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand the message. Mm-hmm.